Das sind unsere Themen. Ungereimtheiten im Nienburger Kulturwerk, Biwak keine Konkurrenz für Jobcenter und Langendamm erreicht Viertelfinale. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt gegen das Nienburger Kulturwerk. Der Vorstand des Kulturwerkvereins hat aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Diese Unregelmäßigkeiten seien bei internen Prüfungen der Bücher aufgefallen. Das Rechnungsprüfamt ist bereits eingeschaltet. Um wie viel Geld es sich handelt und ob es verdächtige Personen gibt, ist bisher unklar. Das europaweite Förderprojekt Biwak ist nun in Nienburgs Stadtteilen Nordertor und Lehmwandlung angelaufen. Ziel ist es, Bewohnern die Chance auf Arbeit zu verbessern. 1,9 Millionen Euro stehen hierfür zur Verfügung. Eine Konkurrenz zu Angeboten von Jobcenter und Arbeitsamt sei Biwak allerdings nicht, so Daniela Meyer vom Jobcenter. Ich sehe überhaupt keine Konkurrenz zu den bestehenden, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wir haben arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, aber die wenigsten im niedrigschwelligen Bereich. Und wenn sie dann auch noch regional so verortet sind, wie es hier im Nordertor geplant ist, dann besteht keine Konkurrenz zu den bestehenden Maßnahmen. Und wir werden es bei uns im Jobcenter auch so koordinieren, dass diejenigen, die schon ein niedrigschwelliges Angebot durchlaufen haben, nicht automatisch für dieses Projekt vorgeschlagen werden. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der Hannoverschen Straße im Bereich Langendamm. Ein Fahrzeug geriet auf dem Weg nach Nienburg aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte es mit einem anderen Auto, welches zunächst gegen einen Streifenwagen und schließlich in einen Graben geschleudert wurde. Die Fahrerin war eingeklemmt und musste befreit werden. Sie erlitt ebenso wie der Unfallverursacher mittelschwere Verletzungen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem klaren 11:1 Heimsieg erreichte der Dartclub Langendamm die Runde der letzten 8 im Pokalwettbewerb des Niedersächsischen Dartverbandes. Die Gäste aus Wadlingen reisten stark personell geschwächt nach Langendamm. Auch dies war ein Grund dafür, dass das Spiel bereits nach den Einzeln entschieden war. Mit diesem Erfolg rundet das A-Team nun die äußerst erfolgreiche Hinrunde ab. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.